ihr Penner, ihr habt ein Stück Musik verdient. Geht es zu. Macht Schluss mit dem Krach. Macht Schluss mit dem Krach, denn es gibt nur eins. Power of the closer from a listen, guys. Hast du irgendwelche Probleme? Oder hältst du es einfach nicht mehr aus? Dann leih uns deine Ohren und wir machen das Beste draus. Denn es gibt nur eins. Power of the Klosterfrau Melissengeist. Hängst du abends immer durch oder trägst du es nur schwer? Dann komm doch mal rüber. Power of the Klosterfrau Melissengeist. Und wir rasten locker weiter, ob es dir passt oder nicht. Denn du wirst später merken, dass es nichts Besseres gibt. Power of the Klosterfrau Melissengeist. Ihre lauen Mantel tragen, doch ihr Hirn war voller Stroh. Ich bat ihr mein Gefallen, sie brach es wirklich nett. Doch am nächsten Morgen lief sie mich plötzlich nicht mehr weg. Doch damit ist nun Schluss. Jetzt geh ich weg von ihr. Ich hasse sie, oh ja, ich hasse sie. Nun bin ich an sie gebunden, hab seit dem Räumen geht. Mein Körper ist geschunden und selbst Kinder sind meine Pflicht. Die Kinder sind nicht alles, was ich fertig macht. Starte noch tausend Rinder mit ner Frau, die ständig lacht. Doch damit ist nun Schluss. Jetzt geh ich weg von ihr. Ich hasse sie, oh ja, ich damit ist nun Schluss. Jetzt geh ich weg von ihr. Ich hasse sie, oh ja, ich hasse sie. fraß immer meine Pizza, sie aß ein ganzes Schwein. Neben diesen Brocken Weizen, ein Fischlein, da hab ich ihr gegeben und ließ die Erde beben. Sie hat es nicht gemerkt, da hab ich ihr an den Sternen gezerrt. Doch damit ist nun Schluss, geh ich weg von ihr. Ich hasse sie, oh ja, ich hasse. Nun hab ich meine Ruhe, nun bin ich ganz allein. Mit den 12 Kindern, sie sind doch noch so klein. Wie soll ich sie ernähren, ohne sie zu quälen? Mit wem soll ich nur küssen, ohne ständig an sie denken zu müssen? Jetzt fängt die Scheiße an! Was soll ich ohne sie tun? Ich hab mich mit sie, oh ja, ich war Ich liebe dich. Weißt du noch, Wir beide, ich und du, im überfüllten Schulbus. Ich sah dich an, langsam, ganz langsam. Dann ertrank ich in deinen blauen Augen. Du strecktest mir deine Lippen entgegen und flüsterst: Warte, warte, mein Schatz. Meine Knie begannen zu zittern und ich fiel in Ohnmacht. Und ich warte noch immer. Thank you. Schau heut Nacht um 12 Uhr zum Mond hinauf. Unsere Blicke treffen sich über so viele Meilen. Denn auch ich schau heut Nacht um 12 Uhr zum Mond hinauf. Wird unsere Herzen beieinander verweilen. So können wir Schmerzen miteinander teilen. Schmerzen teilen? Geht das? Gestern Abend um 3:30 was bei mir, wir tanzten Bier. Wir unterhielten uns noch über Wein, zogen locker ein paar Flaschen rein. Wir tranken weiter auf dem Bett. Plötzlich wurde dir ganz schlecht. Du musstest in allen Farben kotzen und verschwandest mit coolen Motzen. Alles, was mir blieb, ist Erinnerung. Ich muss dich wiedersehen. Mein Körper bebt, die Leber schreit. Das Leben hat nun keinen Sinn mehr. Ich sitz abends oft am Pier. Meine Tränen verbrennen schier. Ich seh darin immer dein Gesicht und wie mein Herz voll Leid zerbricht. Keine Liebe, nur Schmerz. Hey Baby, das ist kein Scherz. Lass mich bitte nicht einsam sein im Bett mit deiner Kotze allein. Alles, was mir blieb, ist Erinnerung. Ich muss dich wiedersehen. Mein Körper bebt, die Leber schreit. Das Leben hat nun keinen Sinn mehr. Das war das absolut brillanteste! Jawohl!